Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Sie sind schon ganz nah vor den Toren der Stadt. Dort, wo sich niemand gern aufhält. Vor allem nicht, wenn es dunkel wird. Bevor man etwas sieht, sind sie überall. Und wenn du weißt, was geschieht, irgendwas brodelt dort, ist es zu spät. Du darfst da nicht runter! Kabal, die Brut der Nacht. Horror, wie ihn noch kein menschliches Auge sah. Hallo, liebe Menschen. Der Tobi und ich haben uns einen Film angeguckt und mich, den Stefan, habt ihr in letzter Zeit sporadisch, um nicht zu sagen selten, gehört. Die Hintergründe sind jetzt egal, war viel zu tun. Und jetzt haben wir uns quasi im neu eingerichteten Wohnzimmer meinerseits tagsüber so weit dunkel gemacht, dass wir diesen kommenden Film, der sehr düster ist, mal halbwegs gut anschauen konnten. Also wir haben es einigermaßen dunkel bekommen mit Nägeln und Gardinen und konnten sogar noch eine Box anschließen, dass es zumindest in 3.1 Surround lief. Was haben wir uns denn Schönes angeguckt, Tobi? Ich zum ersten Mal, du zum fünften Mal? Gefühlt, ja. Also auf VHS habe ich den wahrscheinlich sehr oft gesehen. Dann jetzt zum ersten Mal den Director's Cut. Und wir verraten immer noch nie, welcher Film das ist. Ach gut, ich sehe das ja in der Titelbeschreibung. Ach. Die Leute sind schon voll genervt gerade. Ja. Und dann halt diesen super Fan-Cut. Wir reden natürlich von Nightbreed. Clive Barkers Nightbreed. Kabal. Brut der Nacht war der deutsche Titel. Und der Director's Cut war jetzt auf jeden Fall eine neue Erfahrung, muss man jetzt wirklich mal so sagen. Den Kabal-Cut kann ich ja in keinster Weise empfehlen, aber dazu kommen wir ja noch. Und die Kinofassung, die natürlich Cut ist und wo wahrscheinlich Clive Barker das Herz gebrochen ist, anhand der vielen Sachen, die rausgefallen sind, Studioentscheidung halt, gefällt mir trotzdem. Weil der halt schön straff ist. Clive Barker kennen wir ja erstmal von Hellraiser und von anderen Sachen, da kennst dich du besser aus, die er auch als Autor verfasst hat. Zum Beispiel Candyman, hast du mir vorhin auch nochmal erklärt, ist ja auch er der Autor der Geschichte. Ja, und diesen Director's Cut haben wir jetzt von der Arrow, von der gelieferten Arrow-Box, die haben wir uns beide bestellt, gesehen. Das war ein Remaster von Shout Factory und ein gewisser Mark Miller, den sieht man auch in der Einführung mit Clive Barker, 5 Minuten, wo du auch gesagt hast, man merkt, da hat der Regisseur mit der Hinterlassenschaft und auch mit dem Umgang seines Films jetzt hier Nightbreed seinen Frieden gemacht. Da hat man also nochmal Leute gefunden, die den würdevoll restauriert haben. Und dieser Kabal-Cut, da wirst du ja noch was dazu sagen, war ja so ein Frankenstein-Cut auch aus VHS-Schnipseln. Und das war jetzt wirklich eine Full-HD-Präsentation vom Negativ. Super restauriert erstmal, also ja. Für mich war es das erste Mal, den Film so gesehen zu haben. War schön, gleich so im vernünftigen Director's Cut. Gucke ich mir die Kinofassung nochmal an, um den Unterschied nochmal genauer zu eruieren. Aber in dem Intro hat er eben gesagt, Filmunterschied schon mal von der Kinofassung zu jetzt. Auch wenn die Zeitdifferenz 20 Minuten sind 45 Minuten Unterschied an Film, wo halt in der Kinofassung manches mehr und anders war und hier mehr vom ursprünglich Intendierten wohl eingefügt wurde. Kurz zur Story, ich fasse mal als Laie zusammen. Die Hauptfigur, ein Mensch, kommt in Berührung mit der Nightbreed, mit der Brut der Nacht und wird selber zu einer. Steht am einem Anfang scheinbar unter psychotischer Behandlung eines gewissen Dr. Philip K. Decker, jetzt sage ich es richtig, ja, gespielt von David Cronenberg in der richtigen, sag ich mal, langen Nebenrolle, also eigentlich eine Hauptrolle, war auch sehr interessant für mich. Ich kenne ihn ja nur aus Kurzcameos und Auftritten, bei John Landis Kopf über die Nacht zum Beispiel, egal. Und Ja, und dann tauchen wir eigentlich ziemlich gut ein in diese Welt dieser Nachtbrut. Und da merkt man dieses Gespür von Clive Barker für dieses Kreatürliche, dieses Fantastische, den Zuschauer richtig in so eine eigene Welt reinzubringen, jenseits der menschlichen Normen. Und man merkt auch hier relativ schnell, ähnlich wie du angesprochen hast, bei Del Toro, der das auch gern macht, dass eigentlich die Menschen so ein bisschen die Dämonen und die Bösen sind. Die Gegner und hier die Nightbreed eigentlich. Es geht um die Welt der Brut der Nacht, um deren Präsenz, um deren Bedeutung in der Welt, in der Unterwelt und wie die eben dargestellt sind. Und sie sind mit sehr viel Liebe und ja, Hinwendung zur Gestaltung dargestellt. Nimmt sich sehr viel Zeit. Genau. Aber du kannst ja jetzt mehr auch zu den Unterschieden und zur Bedeutung erklären. Naja, also wie gesagt, die Kinofassung, die ging ja damals 101 Minuten, der Director's Cut direkt 20 Minuten länger, also 121. Und der Kabal-Cut von Seraphim 145 Minuten. Und in der Introduction jetzt zur Director's Cut werden ja auch mal Bilder gezeigt vom Kabal-Cut und dass das eine Katastrophe ist. Also die haben ja wirklich aus Restschnipseln die einfach reingesetzt, zum Teil VHS-Scans genommen, die großgezogen, also reingezoomt im Bild. Also es wird dann noch schlechter als VHS. Und das ist unguckbar. Da mag zwar jetzt da alles drinnen sein, was irgendwie mal gedreht wurde, gefühlt, aber das kann nie die wahre Marie sein, weil ich will ein gutes Bild haben, ich will einen guten Ton haben. Da hat ja nichts geklappt. Doug Bradley, der hat sich ja auch selbst noch mal komplett neu synchronisiert, weil der mit einzelnen Textparts nie zufrieden war. Fehlt ja alles in dem Kabal-Cut. Also zum Teil ist richtig schlechter Ton, schlechtes Bild. Also so ein Workprint eigentlich. Ja, kann schon fast sagen, wirklich ein Workprint. Also wer mal sowas kennt wie den Kregel-Cut hier von Dawn of the Dead, der weiß, was ich meine. Aber halt noch wesentlich schlimmer. Also da ist ja der Kregel-Cut dagegen, sieht da ein Bombenbild dagegen. Also das ist schon wirklich so einer der Unterschiede. Der andere ist halt natürlich, in der Timeline funktioniert der Film zur Kinofassung gleich. Der ist halt ein kleines bisschen umgeschnitten, sind natürlich andere Sachen halt reingenommen und rausgenommen worden. Midian wird wesentlich stärker beleuchtet. Dagegen, was ist Midian, müssen wir jetzt erklären? Das ist die Welt, in der die Brut der Nacht lebt. Also genau. Gott ist ein Astronaut, Regenbogen gibt's in Oz und die Monster leben in Midian, wie es so schön gesagt wird. Ja, und da wird wesentlich mehr Fokus drauf gelegt auf die Bewohner, Masken, Kreaturen. Das ist halt das Wichtige. Das ist auch Clive Barker, glaube ich, wichtiger gewesen als das Ganze drumherum. Angeblich stand halt so da in der Beschreibung, dass halt zur Persona Decker, dass die zurückgenommen wurde gegenüber der Kinofassung. Kann ich gerade nicht so ausmachen. Der hat schon ziemlich viel Screentime bekommen. Ich hätte es fast gesagt, das ist gleich auf mit der Kinofassung. Man kann natürlich auf jeden Fall dazu sagen, dass halt Boone, der Hauptdarsteller und seine Laurie, deren Verhältnis besser dargestellt wird, besser rausgestellt wird, vor allem gegenüber dem Buch, weil die dort sehr unterkühlt die ganze Beziehung eigentlich dargestellt wird, im Gegensatz zum Film. Wo man halt aber eben sagen muss, dass halt Laurie doch gefühlt bei mir die größeren Sympathiewerte hat als Boone. Boone ist sehr, wirkt wie so ein spätpubertärer Rocktyp, also wie man es halt so bei Lost Boys hat oder bei dem Hauptdarsteller von The Blob. Wir hatten das vorhin, genau, er wirkt auch wie der damals in der Twin Peaks-Serie, wo er noch jünger war, jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein, der Hauptdarsteller, der auch in Laura verliebt war, dieser Junge. Oder in ein bisschen eine glattere und ästhetischere Variante von Roddy Piper. Also so ein bisschen auftrainiert, schon noch Mucki, also ein 80er Mucki-Boden, auch so noch so eine Matte, also Film produziert 89, erschien 90, hat schon noch viel von diesem 80er-Jahre-Flair mit drin. Also ne, es merkt schon noch die 80er-Einflüsse, genau. Aber wie du gesagt hast, es ist fast ein Liebesfilm. Ne? Er beginnt mit den beiden und hört auch schön mit den beiden auf, auch mit dem Gemälde, wie sie dann als Einheit dargestellt werden. Das ist ein Märchenfilm, das hast du auch im Film zweimal gesagt, genau. Es gibt eine Sequenz, da hast du gesagt, das war ein bisschen witzig, die fällt komplett raus. Da haben sie irgendwie Susi Quattro verpflichtet und bezahlt, dass er diesen Song für diesen Film singt, der auch im Abspann nochmal zu hören ist, der überhaupt nicht dazu passt. Also den schönen Score von Danny Elfman, der wunderbar zu diesem Kreatürlichen immer passt. Und dann gibt es diese Sequenz, wo sie Playback quasi Susi Quattro singt und in voller Länge irgendwie. Also es gab hier auch in diesem Director's Cut Vielleicht war das eine Kinofassung genauso. Gab es schon ein paar Stellen, ein, zwei, die hätten sie nochmal um 2 Minuten kürzen können. Es wirkt halt seltsam. In der Gesamtbetrachtung auf die Figur Lori ist es aber ein Teil, der sie quasi ausmacht oder halt umschreibt. Boone zieht's nach Midian. Aber nie, weil er will, sondern weil er muss. Und Lori zieht nach Midian, in Anführungsstrichen, zum einen wegen Boone, weil sie ihn bedingungslos liebt, im wahrsten Sinne des Wortes, und alles tut und macht für ihn. Und aber im Gegensatz zu Boone auf die Wesen, die sie trifft, ganz gefühlvoll rangeht und nie irgendwie erschrocken ist, sondern halt die auf Augenhöhe, also einfach, das sind für sie ganz normale Menschen wie du und ich. Na, die sehen halt ein bisschen anders aus. Also, aber sie hat halt keine Berührungsängste, sondern sie fühlt sich eigentlich dorthin gezogen, weil sie sich dort eigentlich wohlfühlt, weil sie singt ja auch in dem Song You're My Caveman. Sie will ins Dunkel, sie hat halt Triebe, die oder Erwartungen oder Gefühle, die halt schon in ihr wohnen, und sie will eigentlich vom Herzen her dorthin und Boone muss vom Kopf her dorthin. Ja, genau. Boone, er hat diese Verpflichtung, dieses Schicksal, dieses Destiny, wie man so schön sagt. Er muss das erfüllen, weil er eben verwandelt wurde und jetzt zu ihm zählt. Und sie hat aber auch ein einschneidendes Erlebnis am Anfang, weil sie die Tochter von einer, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Kreaturenmama aus der Nachtboot rettet, weil sie die von draußen, das sieht's aus, haben wir gesagt, wie so eine Variante von der Fliege, in vollendeter Form, klein, kauernd am Boden, mitleidig, und sie trägt sie nach innen in die Wohnung und dann bezeugt sie diese Verwandlung zur menschlichen Gestalt hin. Also sie hat ein einschneidendes Erlebnis. Sie erschrickt schon am Anfang, weil sie diese Welt betritt, weil sie nicht weiß, was erwartet sie dort, hat aber gleich diese Erfahrung, also dieses Bewusstsein, das sind Wesen, wie du sagst, Menschen wie du und ich im weitesten Sinne, aber Wesen mit Gefühlen. Sie geht da empathisch ran. Genau. Und deswegen fügt sie sich da gut in diese Welt mit ein. Ja, und dann vielleicht noch kurz zu der Figur Decker, alias, jetzt muss ich überlegen, hat er auch einen zweiten Namen? Nee, der wird nicht genannt. Aber wir haben immer gesagt, der sieht aus wie Scarecrow. Eine sehr ikonische Figur mit dieser Strumpfmaske und diesem Säbel. Achtung, Spoiler. Der dann gespielt wird von dem Philip K. Decker, David Cronenberg, der eigentlich der Arzt ist, der aber ein zwielichtiges Spiel spielt und der wahre Mörder ist und alle massakriert. Und ihm eigentlich am Anfang erklärt, du bist der Mörder durch Psychoanalyse oder Psycho-Methoden. Ja, eine wahnsinnig aktive Rolle von Cronenberg auch, und auch eine Rolle, vor der man richtig Angst kriegt. Genau, der ist quasi so das selbsterwählte Monster. Er will eigentlich töten. Er sagt, I'm Death, pure and simple. Und will quasi die Rasse der Nightbreed auslöschen. Also er ist eigentlich am Anfang undurchsichtig, mysteriös und dann richtig fies, gemein und absolut böse. Da passt dieses Spiel von Cronenberg, dieses kühle, zurückhaltende, perfekt rein. Er ist ja letztendlich ein Nachfahre, was halt nie so rauskommt. Er ist halt ein Nachfahre von Inquisitoren. Und er führt das Werk fort, worum sich die Nightbreed versteckt hat. Er sucht sie schon seit vielen Jahrzehnten und Jahren, und durch Boone und durch seine Träume, weil er in Connection steht, in seinen Träumen mit der Bevölkerung in Midian, sieht er seine Chance, dorthin zu gelangen. Und das aber halt eben nicht so funktioniert, wie er sich's halt vorstellt, weil dann halt gewisse Konsequenzen dran gekoppelt sind, dass man halt eben sein Leben ausblasen muss, um dorthin zu gelangen. Und man muss halt sündenbeladen sein, was Cronenberg ist in dem Falle, reichlich. Mehr als Boone, der ja eigentlich unschuldig dort rein gerät, aber vom Kopf her denkt, dass er halt Morde begangen hat. Boone übernimmt, das sind dann die Parallelen, wenn man dann ins Religiöse reingeht, er übernimmt dann die Rolle des Erlösers so ein bisschen, ne? Des Täufers, genau. Ja, er verliert seinen Kopf. Er muss den Kopf hinhalten dafür. Also ihr merkt schon, eine ziemlich mythisch aufgeladene Welt, die Barker da auch entwirft mit Nightbreed. Und auch ein Film, der erstens teilweise zensiert, zerstückelt. Wir haben den jetzt gesehen, ungekürzt. Der ist in England ab 15 freigegeben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der, ich weiß nicht, ob er mittlerweile schon rehabilitiert ist oder bald wird. Also FSK 18 frei kann der auf jeden Fall gemacht werden. Der ist jetzt nicht so hart wie andere Sachen, die schon rehabilitiert worden sind, aber sensationelle Maskeneffekte und, würde ich sagen, definitiv zum Kern des Hauptwerks zu zählen, filmisch von Barker 1990, mit der ganzen Ausstattung, wie das gemacht ist. Diese Ernsthaftigkeit wird nur in einem dritten Akt so ein bisschen gebrochen, wo wir uns auch angeguckt haben, wo wir schon gemutmaßt haben, da hat jetzt der Second Unit Director mal für ein paar Tage lang zwangsläufig irgendwie die Aktion übernommen. Das ist so eine Invasionssequenz, wo dann eben die Polizei der örtlichen Stadt in 50er-Jahre-Manier dort diesen Friedhof invasiert, eindringt und dort so Krieg spielt. Und hast du gesagt, das sieht aus wie aus den 50er-Jahre, ja, Invasionsfilm, sie die Body Snatchers und so voll aus der Zeit gefallen. Ja, halt auch komplett, was die Kostümierung der Cops angeht oder der Colonel. Also es ist wirklich, es gibt dann im vorletzten Teil, wird alles cartoonesk komplett überspannt, der Bogen. Und der Colonel wirkt wie eine Karikatur aus einem Cartoon, also mit einer Zigarre im Mundwinkel. Wo man sagt, so, das hat man doch schon mal irgendwo anders gesehen und dann überlegt und überlegt und überlegt. Laute, plakative Sprüche. Genau. Aber nur für ein paar Minuten. Das sind so, ich will jetzt mal sagen, 5 bis 7 Minuten. Da bricht der Film nicht komplett, aber es gibt so einen Knick, wo man sich so sagt, das ist jetzt irgendwie gerade komisch. Es wirkt wie ein fremder Teil. Als ob wirklich jemand, Clive Barker ist kurz Wochenendurlaub und das Studio hat schnell gesagt, so, komm schnell hin, wir müssen irgendwie eine Action-Szene machen, wir müssen den Film irgendwie verkaufen. Die Sequenz ist ja für die Erzählung wichtig, zu sehen, dass die Menschen, die ja bösartig gestimmt sind, diesen Bereich infiltrieren, diesen Friedhof, und diese Rasse der Nightbreeds auslöschen wollen. Das ist ja in der Erzählung schon elementar. Aber wie das eben dargestellt wird, wirkt albern, springt hin und her. Es hat nicht diese Ernsthaftigkeit, die der Film sonst hat. Ja. Genau, du sprachst, es gibt eventuell auch eine Neuadaption demnächst in Serienform. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Da hatten wir schon ein, zwei Ideen, wo man das zeitloser machen könnte, dass man zum Beispiel sowas weglässt und das einfach diesen klassischen, düsteren Touch durchzieht. Ne? Tobi, holt noch ein Magazin raus. Ja, genau, und zwar die Fangoria von 1990. Oh, Robocop, oh. Und das war ja ein Special, also ich hole jetzt hier ein paar richtige Dinge raus. So. Und da geht's, das ist ein reines Masken- und Special-Make-up. Und da gibt's natürlich auch ein Nightbreeds-Special zum Thema, warum man natürlich ausgerechnet Doug Bradley genommen hat als Posterboy. Ist mir unvölliges. Ja gut, den kannten die Leute von Hellraiser. Genau. Aber richtiges Special. Ja. Da gibt's dann halt, und da gibt's halt noch mit Bob Keane, der dafür verantwortlich war, für das Make-up-Department, um das Ganze zu leiten. Schon sehr interessant, wie da gearbeitet wurde. Barker, der dort halt natürlich seine ganzen Entwürfe mit reingepackt hat, aber viele Sachen konnten halt eben nicht umgesetzt werden. Das muss man eben noch dazu sagen. Und da musste man dann Abstriche machen. Viele Sachen haben es in die Kinofassung nicht geschafft. Warum auch immer, also gerade speziell zum Beispiel die Stop-Motion-Effekte, die sahen ja super aus. Also, da hat man ein paar entdeckt. Genau, bevor du doch eine weitere Quelle rausziehst. Das ist hier ein Interview drin, eben der Fangoria. Und einen Satz finde ich ja sehr beschreibend. Also sie fragen erstmal, ihm geht's gut. Er sagt, er arbeitet am neuen Buch und er entdeckt, dass Nightbreed viele Fans hat, was ihn freut. Aber er sagt, hier übersetzt, dass Nightbreed ein schwieriger Film ist, von seiner Art her, weil er passt in keine Kategorie. Und dieses Resultat war Verwirrung unter den Zuschauern, ne? Und jetzt auch nicht diese super Einspielergebnisse. Also es war definitiv ein Flop, so wie ich das hier raushöre. Und vielleicht in der Darstellung, wo du auch am Anfang mich da kurz gebrieft hast, dass die Dämonen eigentlich die Helden sind, dass das eben verstörend war, dass die Leute da wenig damit anfangen konnten. Ja, du hattest ja letztendlich so richtige Antagonisten, hattest du ja bis dato nicht so richtig im Kino, also Anti-Helden. Du hattest Darkman, Sam Raimi, du hattest einen Batman vielleicht noch im Kino gehabt, was quasi, der eigentlich nie auf der Seite des Gesetzes ist, also quasi daneben läuft. Ja, aber der Tim Burton Batman in der Zeit war ja ein Popkulturheld, also es war definitiv ein Held. Ja, aber es war halt nicht üblich. Fällt noch Near Dark ein von Catherine Bigelow, der auch ein sehr guter Film ist, wo eigentlich die Vampire ja die Protagonisten sind, Entschuldigung, genau. Aber jetzt zum Buch. Aber worauf ich nochmal hinaus wollte, gewisse Sachen konnten einfach nicht umgesetzt werden, effektmäßig, weil einfach das Budget das nicht hergab oder zum einen halt die Technik. Da gab es ja dann auch andere populäre Beispiele, zum Beispiel in der Filmgeschichte wie Artificial Intelligence, der halt jahrelang nicht umgesetzt werden konnte durch Stanley Kubrick und dann halt Spielberg übernommen hat, weil halt die Tricktechnik damals noch nicht so weit war, das halt so darzustellen. Und da gibt es halt eine Szene, wo halt zum Beispiel Laurie auf Baphomet, das ist der Gott, der Nightbreed, trifft und es wird im Buch wie folgt beschrieben: Ihr Blick folgte seinem in ein Zimmer mit Wänden aus gefrorener Erde und einem ebensolchen Boden. Letzterer war von einer Ecke zur anderen aufgeplatzt. Aus dem Riss stieg eine Feuersäule empor, die 4 bis 5 Mal so groß wie ein Mensch war. Aber es ging bittere Kälte von ihr aus, keine Hitze. Und in ihrem Herzen war kein anheimelndes Flackern. Stattdessen wirbelte sein Innerstes in sich selbst und trug und drehte eine Last, die sie zuerst nicht erkannte, die ihr ekelerfüllter Blick aber rasch interpretierte. In dem Feuer war ein Körper in einzelnen Gliedmaßen zerstückelt, so menschlich, dass sie ihn als Fleisch erkannte, aber eben nicht mehr als das. Wahrscheinlich Baphomets Tun, eine in einem Eindringling auferlegte Strafe. Das kannst du heutzutage wahrscheinlich mit CGI umsetzen, damals halt natürlich nicht. Er wirkt halt relativ stark, er ist gut gemacht, muss man einfach sagen. Also ich habe jetzt erst das Buch relativ spät für mich entdeckt, dann lange auf meiner Liste. Was hier Clive Barker macht, ist eine Sache, die hat er mit Hellraiser schon begonnen, diese Multiversen halt aufzumachen. Wobei ich halt sagen muss, dass Nightbreed mir näher am Herzen liegt, mehr am Herzen liegt als in Hellraiser. Erstaunlicherweise, es war früher natürlich völlig anders. Ich fand Hellraiser 2, Hellbound, fand ich super. Natürlich wegen der Optik und der ganzen Tricks und so weiter, die da und Masken. Letztendlich, wenn man das jetzt aber guckt, Nightbreed, das ist halt die dunklere, düstere Variante einer Addams Family. Das spiegelt sich dann auch in allem irgendwie wieder. Also die ganzen Matte Paintings, die da drinnen Verwendung fanden. Also das ist ja nicht. Der Film ist Handwerk. Komplett von vorne bis hin zu richtigen Pyros. Also Benedikt, wenn du das hörst, guck dir den Film nochmal an. Da siehst du richtige Explosionen und da siehst du brennende Cop-Autos, wo immer noch der Funk funktioniert. Das war auch, ja. Ja, aber es ist handwerklich wirklich, wird Betonung draufgelegt. Ja. Genau, und du hast halt, Hellraiser hat halt, ist halt irgendwann mal auserzählt und zwar spätestens mit dem zweiten Teil, vielleicht noch mit dem dritten, mit dem Hell on Earth. Und man könnte fast sagen, Nightbreed mit seinen Geschöpfen, Baphomet als quasi Religion und Medien als Ort des Geschehens, bietet halt wirklich mehr Substanz als Hellraiser, die Zenobiten, Leviathan als dunkler Gebieter schwarzer Künste und die Hölle als solches. Das hat er ja dann weitergeführt, Barker, dann später mit dieser Anderswelt und Parallelgesellschaften der Ausgeschlossenen in seiner Apparat-Reihe, wo bis jetzt erst 3 Bücher erschienen sind, von 2002 bis 2011 über Heine. Und Torture Soul, es war genauso ein Ding, was dann auf Hellraiser aufbaut. Man merkt, dass er den Drang verspürt, die ausgeschlossenen Brownings, Freaks sozusagen ans Licht zu holen und den Menschen zu zeigen, so, die sind genauso wie ihr, bloß weil sie halt 5 Augen haben oder 6 Beine. Ja, ist halt so. Ja, diese Faszination an diesem Kreatürlichen, wie gesagt, das hat man am Anfang schon, Del Toro macht das ähnlich. Hier ist noch ein guter Satz aus Deiner Fangoria übersetzt, sagt er, ich wollte einen Film machen, der dieses Monsterleben zelebriert. A movie, das kann ich jetzt nicht übersetzen, that was a Bosch canvas come to life. Die Metapher müssen wir nochmal überlegen. Er wollte keinen Film machen, der rational ist und logisch. Und sagt das Studio, anstatt ihm zu vertrauen mit seiner Vision, haben sie ihn auch in diesem Poster, das gibt es glaube ich auch im Wendecover, das wird hier angesprochen, wollten sie als was verkaufen, was der Film eigentlich nicht ist, ne? Weil sie konnten mit dem Film nichts anfangen, das war für sie genauso ein Fremdkörper. Also er war da schon sehr mutig, kann man jetzt rückblickend heute sagen, auch mit diesem Director's Cut, den wir gesehen haben, trotzdem noch wunderbar, wunderschön, dass es den Film gibt überhaupt, dass er jetzt wiederentdeckt werden kann und dass das Studio ihn damals nie irgendwie komplett gecancelt hat. Ich glaube, er hatte ja schon einen großen Kult mit Hellraiser und auch einen Erfolg mit seinen Büchern. Er war ja oder ist ein erfolgreicher Autor. Also hat man ihm trotzdem noch genug vertraut zu sagen, du kannst deinen Film ins Kino bringen, auch mit Abstrichen. Hier steht übrigens drin, 12 Millionen hat er gekostet. Genau das habe ich ungefähr getippt. Also okay. Er ist nicht komplett low budget, aber für die damalige Zeit hat er schon ordentlich Geld gekostet. Ja, also wie gesagt, wir reden hier von Nightbreed, wir reden von Religion, Mythologie, Fremdartigkeit, Sexualität ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat aber, das findet man ja immer in Barkers Werk. Nightbreed soll halt nächstes Jahr rein theoretisch irgendwie als Serie, zumindest ist es angekündigt schon seit 2018. Das Hellraiser Remake steht auch bevor. Das Drehbuch schreibt wohl David S. Goyer mit Barker zusammen und Candyman 2020 ist in der Postproduktion. Für das Drehbuch ist Jordan Peele verantwortlich und auf dem Regiestuhl die noch recht unbeleckte Nia Da Costa, die da Platz nehmen wird. Und Tony Todd ist auch mit dabei in der, im Remake, was ich natürlich sehr begrüße, was wahrscheinlich aber auch Jordan Peele am Herzen lag, den da reinzubringen. Nightbreed hat mehr Fleisch als Hellraiser. Er kann wirklich gutes Potenzial für eine Serie bieten. Eine gute Mischung aus erwachsenes Märchen, ein bisschen Hellboy, ein bisschen Del Toro drinne, viel Mystik und ja, ein bisschen Addams Family. Also die Kreatoren gehen ihnen schon ein bisschen zu Herzen, sind ein bisschen ruppig, sind ein bisschen roh, aber so ist es ja auch in jeder Familie. Also mir liegt da wirklich viel am Herzen und ich werde auch nochmal die Kinofassung mir anschauen. Wer noch mehr von Clive Barker sehen möchte, da ist ja auch letztes Jahr das schöne Mediabook Lord of Illusions erschienen, ein Film, den er später gemacht hat, 96, 97 rum, von Cape Light. Der ist, glaube ich, mittlerweile auch verkauft, aber den solltet ihr euch auch nochmal ungeschnitten holen. Der wurde auch schön restauriert. Und zu unserer Arrowbox noch ganz kurz, die hat eben gesagt zwei Blu-rays, die Kinofassung und diesen restaurierten Director's Cut auf einer Disc und einen Haufen Bonusmaterial auf der zweiten. Ja, nicht in allen Einzelheiten sagen, was da drauf ist, aber es ist viel. Also es wurden neue Interviews aufgenommen, diese Einführung mit Mark Miller und Clive Barker. Man merkt also, was für ein Aufwand unternommen wurde, den Film wieder auf Home Media rauszubringen. Viele Dokus, ein 40-seitiges Booklet von Amy Simmons, von der habe ich auch schon mal was gelesen. Und noch ein Artikel von Clive Barkers, also dem Co-Autor Mark Salisbury von Clive Barkers Nightbreed, The Making of the Film. Also Leute rangeholt, die wirklich involviert waren, auch in den Herstellungsprozess des Films. Super Bild, super Ton. Wärmstens zu empfehlen.